im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, Freitagnacht. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht, wie immer freitags. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer wie immer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Silvia und Silvia ist 50. Guten Morgen, Silvia. Guten Morgen, Domian. Ja. Ich habe schon so oft versucht anzurufen und ich finde das auch toll, dass es eure Sendung gibt. Mhm. Vielen Dank. Und mein Jetzt. Problem ist die Ehe. Die Ehe? Ja. Ich bin seit 5 Jahren verheiratet. Mhm. Und aus diesen 5 Jahren besteht nur eine Krise. Eine was? Und eine volle Krise. Ich verstehe es immer nicht. Eine volle Krise. Eine volle Krise? Achso, ja. Weil mein Mann, ich weiß nicht, wie er tickt, ich kenne ihn immer noch nicht richtig. Er behandelt mich, als ob ich kein Mensch wäre. Und das von Anfang an? Ja, von Anfang an. Was bedeutet das genau? Er behandelt dich, als wärst du kein Mensch? Ja, mit Streit. Es ist immer nur auf mich aus. Ich habe mit ihm schon versucht zu reden, ob er vielleicht Probleme hat aus seiner ersten Ehe oder was weiß ich. Aber dann sagt er, ja, das mag wohl sein, ich habe schlechte Erfahrungen mitgemacht, aber da kann ich nichts für. Also er sucht immer den Streit, kann man das sagen? Ja, er sucht immer den Streit. Er sucht wirklich immer den Streit. Aber über was streitet ihr? Ganz heftig sogar. Über was streitet ihr denn dann? Es fängt an, sag ich mal, es ist alles gut. Mhm. Und von einer Minute auf den anderen tickt er dann aus. Was heißt das genau? Und dann bin ich die Schlechte dabei. Er tickt einfach aus. Ich steige ja selber nicht dahinter. Das ist es ja. Nee, ich will es mir vorstellen. Was heißt tickt aus? Beschimpft er dich? Schlägt er dich? Ja, er beschimpft mich. Ich gehe fremd. Ich gehe überhaupt nicht. Ich habe keine Freunde mehr. Ich gehe nicht weg, wenn er während er arbeiten ist. Oder, ja, ich gehe mal gerade einkaufen oder kochen. Ja. Das ist alles. Ich habe gerade zusätzlich gefragt, ob er dich schlägt. Schlägt er dich? Ja, hat er schon. Hat er auch schon? Hat er schon mehrmals. Ich freue mich nicht mehr auf Feiertage. Ich freue mich nicht mehr Geburtstage. Wie oft kommt es denn zu solchen Streitereien in der Woche, sagen wir mal? Wie oft? Es ist einfach gar keine Ruhe mehr. Also und deshalb quasi ist auch immer meine Meinung, also immer praktisch, mhm, ja. Und ich bin der Meinung, deshalb habe ich mir gesagt, ich suche mir Hilfe. Ja. Irgendwo. Gut, ich habe schon 2-mal die Scheidung eingereicht. Mhm. Und dann habe ich aber wieder zurückgezogen. Warum? Weil er dann ankam und sagte, ich werde das nie wieder tun. Aber er hat es wieder getan. Und ich habe ihm geglaubt. Mhm. Und 2-mal hat er dich belogen. Mehrmals. Nee, ich meine, 2-mal hat er sein Versprechen nicht gehalten. Ja, auch vor 3 Wochen habe ich wieder Scheidung eingereicht. Und ja, und dann haben wir wieder zusammen gesprochen und dann bin ich wieder übergegangen, dass ich wieder geglaubt habe. Schlaft ihr denn noch zusammen? Nein. Nein. Wie lange schon nicht mehr? Das ist jetzt so ungefähr 4 Monate oder so. Aber immerhin, bis vor 4 Monaten habt ihr noch miteinander geschlafen. Wie war das für dich, mit einem Mann, mit dem du eigentlich immer Streit hast, zu schlafen? Ja, nicht schön. Nicht schön. Von wem ging das denn aus? Nicht schön. Von ihm aus. Und du hast es mitgemacht, obwohl du es nicht wolltest? Ich habe es über mich ergehen lassen. Ganz wie, ehrlich. 5 Jahre verheiratet, wie lange habt ihr euch vorher gekannt? Vorher haben wir uns gekannt 1,5 Jahr. Und dann haben wir geheiratet. Eine schnelle Heirat, eine vielleicht zu schnelle Heirat. Ja, es war eine schnelle Heirat. Ich war 7,5 Jahre alleine. Mhm. Und ich war immer ein fröhlicher Mensch normalerweise gewesen. Mhm. Und dachte mir auch irgendwann, gut, jetzt bin ich 44, jetzt wenn ich jemanden kennenlerne, dann soll es auch bis zum Lebensende. Ja, da hast du aber zu schnell zugeschlagen dann. Ja. Dieses halbe Jahr vor der Ehe, wie verlief das denn? Nicht schön. Auch nicht schön? Auch schon nicht schön. Und warum hast du ihn dann geheiratet? Er war praktisch 2 Monate Witwer. Seine Frau damals, seine Ex-Frau ist verstorben. Mhm. Und er hatte eine Tochter, die war damals zu diesem Zeitpunkt 11 Jahre alt. Ja. Und er hatte volle Probleme. Und er hat er mitgebracht, und da wusste ich aber nichts von. Praktisch habe ich ihm über seine Trauer weggebracht. Mhm. Im Nachhinein habe ich das so gesehen, was er nie zugegeben hat bis heute. Aber Silvia, wenn schon diese ersten Monate nicht schön waren, warum hast du ihn geheiratet? Wir hatten immer Polizei im Haus und wir haben auch unendliche Wohnungen gewechselt. Deswegen... Ich wiederhole mal meine Frage zum dritten Mal. Wieso hast du ihn geheiratet, wenn das am Anfang schon so schlimm war? Ja, aber ich war so verliebt in ihn. Wie kann man in jemanden verliebt sein? Moment. Wie kann man in jemanden verliebt sein, wo es gleich am Anfang schon so hakt? Hm. Ja. Ist schwer zu beantworten. Das ist ja auch Wahrheit. Das haben ja auch andere gesagt. Und ich habe ja auch den Sprung abgeschafft vergangenes Jahr. Ich habe mir eine Wohnung gesucht, ich habe die Scheidung angereiht, ich war schon wieder auf einem guten Weg, ich habe einen Job gehabt. Okay, 2 Versuche hast du unternommen, jetzt davon wegzukommen. Höchste Zeit, finde ich, für den dritten Versuch. Ja. Wieso lässt du dich von dem immer wieder einlullen? Ja. 5 Jahre reichen doch nur wirklich aus, um Zeit, ich weiß. Und ich bin auch langsam mit den Nerven, ich habe aber auch keine Kraft mehr irgendwo. Mhm, nur er sieht es nicht ein. Er muss das auch gar nicht einsehen. Das ist völlig wurscht, was er einsieht oder nicht einsieht. Du sollst gehen und du musst die Kraft haben, dann auch bei deiner Entscheidung zu bleiben. Darum geht es. Ja. Mensch, Silvia, du machst dir das Leben ja zur Hölle. Ich bin schon so weit, dass ich Hilfe mir suchen will, weil ich das alleine nicht mehr schaffe. Ja, das ist wirklich ein gutes Stichwort. Das würde ich dir auch dringend... Er hat mir viele Kraft genommen. Ja. So, das möchte ich dir wirklich jetzt dringend empfehlen. Gut, dass du angerufen hast. Wir werden dir jetzt gleich noch einige Sachen an die Hand geben, wo du dir Hilfe holen kannst. Hol dir Hilfe. Das ist super. Offensichtlich schaffst du das nicht alleine. Das Ziel muss sein, definitiv von dem Typ wegzukommen, damit du eine freie Frau bist. Du verschwendest. Sonst war ich immer so hart und so stark und. Bitte? Sonst war ich hart und stark, sag ich wirklich. Na, sagen wir mal die letzten 5 Jahre weniger. Ja, es ist ja immer mehr geworden und das geht ja auch auf den Körper und alles. Ich merke das ja. Silvia, du verschwendest deine Lebenszeit mit diesem Mann. Diese Zeit, die du mit dem noch weiter verbringst, ist weg. Die kriegst du nie wieder. Weg von dem Typ. Jetzt rufen wir dich an, das heißt meine Psychologin, die Magdalena, meldet sich bei dir, gibt dir entsprechende Adressen an die Hand, wo du dir Hilfe und Unterstützung holen kannst. Und dann... auf zum dritten Anlauf und der soll dann auch wirklich klappen, okay? Okay. Alles und Gute. Ich danke dir sehr. Viel Kraft wünsche ich dir. Dass ich das mal so sagen durfte. Ja, sehr gerne. Na? Also ich drücke dir die Daumen, jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich. Dankeschön, Domian. Alles Liebe, tschüss. Danke. Ciao. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50, unsere Nummer. Und wir machen weiter mit... Christian. Und Christian ist 21. Guten Morgen, Christian. Morgen, Domian. Christian, schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, folgendes Problem. Ich bin jetzt seit 7 Monaten mit meiner Freundin zusammen. Ja. Und die kommt aus Indien. Oh. Ja. Und die Eltern sind sehr konservativ und würden der Beziehung niemals irgendwie den Segen geben. Leben die Eltern in Deutschland auch? Ja, sie lebt ja auch in Deutschland. Ist auch hier groß geworden und geboren. Ach so. Welcher Glaubensrichtung gehören die Eltern an? Die Mutter ist christlich und der Vater ist ein Hindu. Aber die nehmen das da mit der Religion. Das ist nicht ganz so ernst. Das ist eher so ein schlechtes Familienbild. Also wenn jetzt einen deutschen Freund hätte, dann glauben die Eltern, würde das ein schlechtes Licht auf die Familie werfen. Achso, es liegt definitiv an dem Deutschen, dass du Deutscher bist. Genau. Mhm. Das heißt, eure Beziehung läuft heimlich? Genau. Wie alt ist sie? Sie ist 21. Ja. Sie hatte vorher noch keinen deutschen Freund? Nee, sie hatte vorher noch gar keinen Freund, also nicht so richtig. Sie war zwar mal verliebt, aber es ist dann daran gescheitert, dass sie einfach zu viel Angst hatte. Wie und wo habt ihr euch kennengelernt? Übers Internet haben wir uns kennengelernt und wir haben uns dann... Hallo? Hallo? Ich glaube, wir haben eine technische Panne. Christian ist weg und alle anderen Anrufer, die in den Leitungen waren, sehe ich auch nicht mehr. Na super. Christian? Nee. Ja, ihr Lieben, dann sage ich euch vielleicht mal, während meine Kollegen im Hintergrund ein bisschen basteln. Ah, Christian ist wieder da, höre ich? Christian? Ja. Sehr gut, ich bin erleichtert. Ich hatte schon Sorge, dass alles jetzt weggebrochen ist. Wo waren wir stehen geblieben? Du hast sie kennengelernt übers Internet, hast du gesagt? Ja, genau. Und dann haben wir Telefonnummer ausgetauscht und seitdem telefonieren wir jeden Tag. Das ist jetzt September letzten Jahres. Und seit Oktober sind wir dann auch ein Paar und das ist alles ganz heimlich. Beim ersten Treffen waren die Eltern gar nicht zu Hause. Das heißt, sie ist dann heimlich runtergefahren, das heißt hochgefahren. Was heißt hochgefahren? Ja, ich wohne in Kassel und sie in Koblenz, bei Koblenz. Oh, das sind schon einige Kilometer liegen dazwischen. Das verkompliziert das Ganze ja auch noch. Das natürlich. Eine kleine Fernbeziehung. Oh je, Christian, was sagt sie denn? Sie ihr gefällt das Ganze natürlich auch nicht. Und sie hat Angst, dass wenn sie es denn ihren Eltern erzählt, die natürlich direkt aus der Familie abgestoßen wird. Könnte passieren, ne? In so extrem konservativen Familien. Ja. Und ich will ja auch nicht, dass sie für mich ihre Familie aufgibt. Ja, verstehe. Aber wenn wir, ich sag jetzt mal, wir das hier so hören, oder ich das so höre, bin ich immer so geschockt, dass Eltern so sind. Ja. Dass sie ihrer erwachsenen Tochter jetzt in dem Fall nicht den Freund gönnen, den die Tochter liebt, nur weil er Deutscher ist. Ja, die sind auch auf dieser arrangierte Eheschiene. Die haben zwar noch nicht angefangen zu suchen, aber es wird bald kommen, habe ich das Gefühl. Na, wahrscheinlich haben die insgeheim schon längst alles ausgetüftelt. Ja, es ist ja nicht so wie mit der versprochenen Ehe. Wie heißt das? Ich weiß nicht mehr, wie der Fachname dafür ist. Aber bei der arrangierten Ehe ist es ja so, dass die Eltern dann irgendwen aussuchen. Der wird dann vorgestellt und letztendlich hat sie dann das Sagen und sagt entweder ja oder nein. Ja. Was macht denn deine Freundin? Die studiert. Was studiert die? Lehramt Deutsch und Politikwissenschaft. Ja, also muss sich dahinter ja eigentlich eine durchaus selbstbewusste junge Frau verbergen. Jein, also sie ist schon sehr, sehr schüchtern. Und so habe ich sie auch kennengelernt, als schüchterne junge Frau. Und als sie ja meine Familie kennengelernt, war sie immer noch total schüchtern. Also bei dir ist sie eingeführt in der Familie? Ja. Und das ist kein Problem? Nee, das ist kein Problem. Christian, da hast du natürlich jetzt die schwierigste Position. Ja. Die Position, wo man am wenigsten machen kann. Es liegt im Grunde alles in ihrer Hand. Ja. Sie muss sich die Frage stellen, will ich mein Leben von meinen Eltern bestimmen lassen? Das ist die Grundfrage. Wenn sie diese Frage mit Nein beantwortet, bedeutet das wahrscheinlich zunächst Krieg. Aber manchmal muss man Krieg führen, um sich zu befreien. Ja. So ist das. Ganz einfach. Du kannst sie natürlich nicht dahin drängen, das ist mir auch klar. Ja, das will ich auch gar nicht. Ja, ich will nicht, dass sie... Aber andererseits, wie denkt sie sich denn, dass wie das weitergehen soll? Da habe ich keine Antwort drauf. Ja, vielleicht verdrängt sie das Problem auch. Aber wie macht sie das denn jetzt, wenn sie dich besucht? Oder wenn du dorthin fährst, wo sie wohnt? Was sagt sie denn zu Hause? Also zu Hause hat sie jetzt immer gesagt, dass sie eine Freundin besucht in Frankfurt. Und deswegen war sie auch über ein paar Tage dann immer bei mir. Und das hat immer gut funktioniert. Aber letztes Mal sind die Eltern ein bisschen skeptisch geworden und sind jetzt gerade dabei zu verbieten, dass sie überhaupt noch nach Frankfurt fährt. Ich erwarte ja eigentlich immer von einem selbstbewussten jungen Menschen, egal ob Mann oder Frau, dass dieser Mensch irgendwann auch auf den Tisch haut und sein Selbstbestimmungsrecht einklagt, auch gegenüber den Eltern. Ja. Das erwarte ich eigentlich. Egal in welchem Bereich. Jetzt dieses hier oder gestern hatte ich einen jungen Mann, der kam aus einer erzkonservativen Familie und war schwul und traute sich, wusste auch nicht, wie er es machen soll. Ich finde, Mensch, das ist euer Leben. Ihr müsst auch eine Härte gegenüber den Eltern dann haben. Und wenn man, sogar wenn man in das Risiko in Kauf nehmen muss, dass es erstmal einen Bruch gibt. Ich habe immer die Hoffnung, dass dieser Bruch sich nach einer gewissen Zeit dann wieder glättet, aber selbst das weiß man nicht. Ja. Nur, also jetzt zu deiner Person, du kannst dich natürlich auch nicht Monate oder Jahre verstecken lassen. Ja. Das geht auch nicht. Irgendwann, finde ich schon, könntest du auch formulieren, dass sie sich zu dir bekennen sollte. Eine gewisse Zeit, finde ich, kann man da Rücksicht nehmen, aber dann ist auch mal gut mit Rücksicht nehmen, finde ich. Es wird über kurz oder lang so auffliegen, wenn die jetzt schon misstrauisch geworden sind, die Eltern. Ja. Ich weiß da echt nicht weiter, wir sind richtig verzweifelt. Ja, ich verstehe es, Christian, aber letztendlich, also sagen wir so, ich würde nicht mit allzu großem Verständnis an sie herantreten, über diese Situation. Verständnis vielleicht für ihren Konflikt, in dem sie steckt, aber nicht grundsätzlich, sondern grundsätzlich muss sie muss auf den Tisch hauen und ihren Weg gehen. Nur so geht's. Nur so kann man sich emanzipieren von irgendwelchen Zwängen. Woher die Zwänge auch kommen, egal. Ja. Und das kannst du schon, finde ich, nach einer gewissen Zeit kannst du das auch formulieren, dass es nur so geht. Ja, sie ist ja auch gerade dabei, also sie will ausziehen, aber sie schafft es einfach nicht, weil sie liebt ja auch ihre Eltern, vor allen Dingen ihre Mutter. Und ich kann ja... Ich sage ja auch immer, sie soll jetzt nichts voreilig machen, weil ich liebe sie ja wirklich über alles. Das sage ich ihr auch oft genug. Und ich habe ja auch gesagt, dass ich auf längere Zeit jetzt auch verkraften kann, dass wir immer noch diese Fernbeziehung führen und das immer noch so heimlich geht. Weil ich will ja nicht, dass sie jetzt irgendwas überstürzt. Ja. Ich würde das nicht so signalisieren, dass du das auf lange Zeit so hinnehmen würdest. Nein, das muss man nicht auf lange Zeit hinnehmen. Ich verstehe, dass sie das nicht von heute auf morgen irgendwie da lösen kann, aber nach einigen Monaten oder nach einem halben Jahr oder so muss sie das schon schaffen, finde ich schon. Den Anspruch hätte ich an sie, an deiner Stelle. Geh da nicht zu verständnisvoll ran. Aber natürlich wohl wissend, dass sie das nicht von heute auf morgen lösen kann. Das ist mir auch schon klar. Also Christian, deine Haut möchte auch nicht stecken. Das ist schon eine üble Sache. Du bist verliebt in das Mädel. Und du hast kaum irgendwelche Möglichkeiten, wirklich was zu tun. Du musst jetzt da stehen und warten, was sie entscheidet. So ist die Lage. Ja. Warte nicht zu lange. Das heißt nicht, dass du sie unbedingt unter Druck setzen musst. Missverstehe mich nicht. Aber, ja, klar. Ne, aber die Haltung muss nur sein, dass sie sich irgendwann zu ihrem Leben auch bekennen muss. Diese Haltung musst du ihr zeigen, finde ich. Würde ich machen an deiner Stelle. Da kannst du ihr Zeit lassen, aber sie muss sich irgendwann zu ihrem Leben bekennen. Somit auch zu dir. Somit, denn im Moment versteckt sie dich und sie schämt sich für dich. Weil sie Angst hat, dass die Eltern so urteilen. Ja, ein bisschen habe ich auch Angst, dass da irgendwie jetzt körperlich irgendwas passiert, dass sie irgendwie verletzt wird. So genau weiß ich das nicht, aber wäre durchaus möglich. Und da habe ich halt noch mehr Angst vor. Ja gut, deswegen wäre ein Auszug schon mal ganz gut. Ja. Und ein Wechsel in eine andere Stadt wäre auch hervorragend. Christian, mehr kann ich nicht sagen. Ja. Alles Gute und viel Glück wünsche ich euch. Danke, Domian. Dass es klappt. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. 1:19 Uhr, Computer funktioniert wieder, wir sind entspannt, so muss es sein. Nicole ist hier, Nicole ist 38. Guten Morgen, Nicole. Hallo. Hallo, Nicole. Ja. So, um was geht's? Also ich habe angerufen, weil ich halt über Morbus Menier sprechen wollte. Über was? Morbus Menier. Du erklärst, was es ist? Ja, ist eine ganz blöde Krankheit, die halt sehr facettenreich ist. Ja, ich habe meinen ersten Anfall vor einigen Jahren gehabt und da wusste ich nicht, was mir passiert. Da habe ich gedacht, ich sterbe, ich habe Hirnbluten oder kriege einen Schlaganfall. Mhm. Das ist halt einfach ein Drehschwindelanfall, wo sich alles ganz schrecklich dreht. Ja, wo man schrecklich erbrechen muss. Das kommt plötzlich. Ja, der kam damals sehr plötzlich. Ja, man Drehschwindel, man erbricht. Wie lange hält das an? Oh, Stunden. Stundenlang? Ja. Auch wenn man sich ganz still hinlegt? Ja, ja, dann kann man halt einfach nur noch Augen schließen und trotzdem dreht sich alles. Boah, das ist ja schrecklich. Das ist halt einfach so, als wenn ein Musikkarussell fährt und man sitzt aber nicht mit drin. Das dreht sich alles um einen rum. Mhm. Dann habe ich halt einen Hörverlust dazu bekommen. Also ich habe halt links schon fast das ganze Hörvermögen weg und rechts wird es auch immer schlechter. Es geht jetzt im Moment beim Telefonieren, aber im Schub war es so schlimm, dass ich halt weit weg im Krankenhaus lag und ich habe halt eine 3,5-jährige Tochter, die war damals 3 und ich konnte noch nicht mal mehr zu Hause anrufen und die Stimme halt meiner Tochter hören. Wie viele Anfälle hast du denn so im Monat, sage ich mal? Ach, das ist unterschiedlich. Ich habe manchmal Schübe, die dauern 14 Tage. Und in diesen 14-tägigen Schüben habe ich halt 3 Anfälle pro Tag. Was heißt Schübe? Schübe heißt, wenn das halt eben jeden Tag passiert. Das geht dann halt über 14 Tage oder so. Das ist ja die absolute Hölle. Das ist die Hölle, ja. Also ich habe halt auch trotz Zäpfchen erbrechen müssen. Ich habe die höchst dosierte vorbeugende Medikation, die halt also noch höher nicht geht. Notfalltabletten, die auch teilweise nicht mehr helfen. Und wo ich dann halt hier liege und wenn es dann halt echt auch nach Stunden nicht aufhört und es kommt auch immer drauf an, wie schnell sich das dreht. Wenn es ganz schnell sich dreht, dann schreit man einfach nur. Dann und es gibt kein Medikament, was man dann sofort einnimmt und es doch, einem dann gibt, aber das hilft alles nicht mehr bei mir richtig. Und das ist bei vielen so, dass die Krankheit im Laufe der Erkrankung immer, immer schlimmer wird. Und dann muss ich halt mit dem Notarztwagen weg. Und dann muss ich eine Woche ins Krankenhaus und habe halt die ersten 5 Tage, glaube ich, oder 4 Tage von morgens bis abends auch die Nacht durch Infusionen, dann halt tagsüber. Und ich habe die Krankenkasse gefragt, ob die mir die Infusionen halt ambulant bezahlen können, einfach weil ich halt alleinerziehende Mutter bin und auch nicht immer weiß, wohin mit meiner Tochter. Und die haben dann halt gesagt, nee, zahlen wir nicht ambulant. Ich habe gesagt, können Sie eine Ausnahme machen? Nein, wir können ja nichts für Ihre persönliche Lebenssituation. Dann ist es halt so, dass ich habe jetzt wieder angefangen zu arbeiten, musste aber auch schon wieder abbrechen mit dem Arbeiten. Ja, das wundert mich jetzt nicht, wenn du so eine schwere Erkrankung hast, dass mich wundert, dass du überhaupt dann arbeiten konntest. Ich habe ja nicht gearbeitet die ganze Zeit, weil ich in der Erziehungszeit war und ich hatte mir erhofft, dass ich halt jetzt, wo ich endlich einen Kita-Platz habe, arbeiten gehen kann und habe dann wieder angefangen. Und das war dann halt eben einfach so, dass meine Arbeitsberaterin dann sagte, so nach, keine Ahnung, 8 Wochen. Ja, ich habe dann wieder eine Krankmeldung abgegeben und sie sagt dann halt einfach so, lassen Sie sich mal, wir nehmen jetzt mal eine Niederschrift ab, wir brechen das Ganze ab und ich war halt ganz geschockt und sie sagt dann, das bringt halt nichts, werden Sie erstmal gesund. Jetzt wurde mir halt gesagt, dass ich die nächsten 2 Jahre auf gar keinen Fall arbeiten gehen kann. Also werden Sie erstmal wieder gesund? Gibt es überhaupt eine Hoffnung, nochmal gesund zu sein? Nein. Woher kommt diese Erkrankung? Das weiß bis jetzt keiner. Man sagt halt einfach, dass Flüssigkeiten im Innenohr nicht richtig laufen. Und woher das genau kommt, weiß niemand. Sag's nochmal, Flüssigkeit im Ohr? Ja, im Innenohr. Also ganz hinten im Innenohr. Das Flüssigkeit reingelaufen? Nee, die laufen nicht richtig. Und dann entsteht ein Überdruck. Und dieser Überdruck geht halt aufs Gehirn, aufs Gleichgewichtszentrum, aufs Brechzentrum, auf alles in dem Moment. Das kann aber auch sein, dass es eine Autoimmunerkrankung ist, so eine Art, also wie bei einer MS oder so. Das ist bis heute nicht ganz klar, woher das kommt. Aber nochmal eine Frage, ich habe es nicht verstanden mit der Flüssigkeit. Was ist mit der Flüssigkeit im Ohr? Also im Innenohr, ganz hinten, die laufen anscheinend nicht richtig. Sie sind nicht im Gleichgewicht. Da gibt es 2 Flüssigkeiten und die sind nicht im Gleichgewicht. Ach so, da sind Flüssigkeiten im Ohr und die sind nicht im Gleichgewicht. Verstehe. So heißt es. Es kann aber auch sein, dass es eine Autoimmunerkrankung ist und es kann auch sein, dass es sind so viele Ursachen. Und genau deswegen, weil die Ursache nicht ganz klar ist, gibt es bis heute auch kein richtiges, vernünftiges Medikament. Vernünftige Operation. Ich habe jetzt einen Antrag gestellt auf eine Operation, also es ist eine Labyrinth-Anästhesie, die ist wohl sehr erfolgreich. Die hat halt 85 bis 90% Linderungschancen. Wie heißt das, Labyrinth? Labyrinth-Anästhesie. Labyrinth-Anästhesie, was heißt das? Das heißt, das macht ein Professor Ilberg in Frankfurt, aber es wurde abgelehnt bei mir. Nee, was heißt das? Was bedeutet das? Was macht man da? Der spritzt da irgendetwas ins Ohr. Mhm. Weiß ich nicht ganz genau. Das ist aber so, dass halt eben, man kann das Innenohr vergiften mit Gentamicin. Das heißt aber, dass auf jeden Fall Hörvermögen verloren geht. Mhm. Oder es kann halt auch eine Schand-OP gemacht werden. Das heißt, man bohrt ein Stück vom Schädelknochen weg. Mhm. Also ich merke schon, du bist medizinisch da sehr bewandert. Da jagt ja einen Fachbegriff den anderen. Ja, ich bin halt Halluzinationspflegerin. Kann das rein theoretisch sein, dass du von einer Sekunde auf die andere den Anfall kriegst? Ja. Das könnte auch während des Telefonates theoretisch passieren. Na, jetzt geht es mir im Moment ganz gut. Ich habe jetzt seit ein paar Tagen keinen Anfall gehabt und ich glaube, im Moment bin ich ganz stabil, aber es sind halt Phasen, wo ich halt nicht rausgehen kann. Dann kann ich nicht rausgehen, weil halt einfach ich dann weiß, dass ich von jetzt auf gleich halt einfach einen Anfall kriege. Und im schlimmsten Fall, was mir neulich passiert ist, ich wollte mit meiner Tochter zum Reiten. Bin auch mit ihr zum Reiten gegangen, bin von jetzt auf gleich gefallen. Und dann sagte meine Mutter, was machst du denn? Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Und ich lag auf dem Boden, ich wusste auch nicht, wie ich da hingekommen bin. Wie machst du das überhaupt? Du bist alleinerziehende Mutter mit so einer merkwürdigen Erkrankung. Schaffst du das denn überhaupt, dein Kind zu betreuen und zu versorgen? Ich habe halt meine Mutter, die dann kommt, wenn es nicht mehr geht. Aber es ist für mein Kind schon schwer, ja. Das glaube ich. Also sie ist halt schon so weit, dass sie halt schon, keine Ahnung, mit 3 Jahren halt gesagt hat, sie hat sich den Zehenstab von ihrem Karnevalskostüm geschnappt und hat halt sich einen Stuhl genommen und hat sich auf den Stuhl gestellt, hat mit dem Zehenstab auf den Türdrücker gedrückt und hat gesagt, guck mal, wenn jetzt dein Aua-Auto kommen muss, kann ich auch aufmachen. Das ist halt dann schon, das rührt mich, aber das will ich nicht, dass meine Tochter halt so eine Verantwortung übernimmt, weil ich halt möchte, dass das Kind Kind ist. Hast du dich denn, wahrscheinlich hast du es gemacht, im Netz mal richtig kundig gemacht, Selbsthilfegruppen? Ja, das habe ich. Gibt's viele Betroffene? Ja, es gibt halt eine Frau, die ich sehr bewundernswert finde, die hat halt alle OPs durchgemacht, von sogar bis zur Gleichgewichtsnervdurchtrennung im Gehirn. Und die hat dann irgendwann sich so ein Fahrrad gekauft, was halt... Ein Fahrrad? Ja, halt hinten 2 Räder und vorne eins hat und hat dann sogar eine Radtour gemacht mit einem Helferhund. Es gibt sogar Helferhunde, die erspüren Anfälle weit im Voraus. Jetzt hast du dich bei uns gemeldet, um wahrscheinlich auch zunächst mal über diese Erkrankung zu berichten und zu erzählen. Verbindest du mit dem Anrufen noch eine andere Hoffnung oder einen Zweck? Ja, vielleicht das... Also, ja, ich mache halt schon noch viele Dinge, aber manche Menschen verstehen vielleicht nicht, warum ich halt nicht mehr viel aus dem Haus gehe, weil ich habe vorher immer alles gemacht, aber es war halt auch pragmatisch, weil ich halt einfach gedacht habe, so im Winter zum Beispiel halt auf dem Boden zu liegen und zu warten, wenn es halt wirklich ganz furchtbar kalt ist, bis ein Notarzt kommt, ist halt nicht schön. Und neulich hat halt irgendwie so mein Bruder zu mir gesagt, es ist ja auch alles schlimm, immer die Angst, vor den Anfällen damit zu leben, und dann habe ich halt so, bin ich in mich gegangen und habe gesagt, die Angst vor der Anfall ist noch nicht mal das Schlimmste. Ich finde am schlimmsten an dieser Erkrankung die Abhängigkeit von anderen Menschen. Ich verstehe. Also ich bin halt schrecklich abhängig von anderen Menschen, weil ich immer jemanden brauche, der mit mir einkaufen geht, der mit mir... Ja, natürlich, du bist abhängig auch wegen deines Kindes schon. Eklatant abhängig. Du sagst, es gibt keine Heilung dieser Erkrankung. Nee. Wie könnte sie sich denn schlimmstenfalls entwickeln? Schlimmstenfalls bin ich am Ende komplett taub. Ja, und mein Gleichgewichtsnerv ist entweder durch eine OP oder aber auch durch den Lauf der Erkrankung so komplett geschädigt, dass ich zwar keinen Drehschwindelanfall mehr habe, aber einfach kein Gleichgewichtssinn mehr. Das habe ich auch schon teilweise. Also wenn ich nachts im Dunkeln aufstehe, wenn mein Kind weint und ich brauche immer die Augen, um das irgendwie auszugleichen, dann fällt man halt einfach die ganze Zeit durch die Gegend und läuft halt rum, wie als wenn man betrunken wäre. Ja, genau, so stelle ich mir auch vor. Ja, und das ist halt auch ganz übel, weil ich war halt auch schon mit meiner Tochter draußen und war spazieren, weil ich dachte, na, das Kind muss ja jetzt trotzdem raus. Stand dann auf und dann ging es wieder los und ich bin dann da rumgetaumelt und dann habe ich halt einfach gehört, boah, guck dir die an, besoffen am helllichten Tag mit dem Wolken dabei. Aber das Ganze ist ja dann auch seelisch auch sehr belastend. Das kommt ja zu der Erkrankung hinzu, die seelische Belastung. Ja, einfach weil ich kann es mir ja nicht auf die Stirn schreiben. Und wenn ich dann mit meinem Kind rausgehe und laufe dann rum, als wenn ich betrunken wäre, dann denken halt alle, ja Gott, was ist das denn für eine Mutter, genau, mit einem kleinen Kind, genau, und besoffen am helllichten Tag. Du bist zwar gut informiert, hast du gerade gesagt, aber nachschauen kann ja nicht schaden. Wir machen uns jetzt mal schlau. Vielleicht können, ja, wir dir doch auch noch irgendeine Infoseite oder irgendwas an die Hand geben. Hm. Dann melden wir uns gleich nochmal bei dir, Nicole. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, dass es irgendwie doch ein bisschen besser wird und dass du, ja, dein Kind betreuen kannst und dass es doch wieder besser wird. Ja, sehr schön. Von Herzen. Also allen, die auch betroffen sind, wäre halt schön, wenn die sich dann doch noch auch melden. Bei Kim, das ist so halt so eine Selbsthilfegruppe, Norbis Venier e.V., und da ihre Erfahrungen schildern. Und weil bei allem, was man da halt hört, kann man sich halt immer auch ein bisschen gegenseitig vielleicht ein bisschen, genau, helfen. Genau. Sehr gut, Nicole. Dann nochmals alles Gute und wir melden uns gleich bei dir. Ja, danke. Gerne, tschüss. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1:31 und ein paar Sekunden und ich möchte euch gerne unser Thema nächste Woche, unser Hauptthema, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vorstellen. Das Thema heißt Zukunft. Und ich frage euch, habt ihr vor eurer Zukunft konkret Angst? Seid ihr vielleicht sehr krank und habt Angst vor dem weiteren Verlauf der Erkrankung? Habt ihr vielleicht Angst um euren Job, den ihr unter Umständen bald verlieren werdet? Oder umgekehrt, freut ihr euch auf die Zukunft? Steht etwas an, was bald geplant ist und was so für euch sehr wichtig ist? Also freut ihr euch drauf? Habt ihr besondere Pläne? Ja, und da würde ich gerne mit euch noch ein bisschen so Science-Fiction-mäßig rumspinnen und träumen. Wie stellt ihr euch die Zukunft beispielsweise im Jahre 2100? Oder gehen wir mal noch weiter, 2200 vor? Und unbedingt beim Thema Zukunft, ich möchte mit einer Wahrsagerin, mit einem Wahrsager sprechen und gerne mit Leuten, die schon mal bei einem Wahrsager waren und dort gute Erfahrungen gemacht haben oder äußerst üble Erfahrungen gemacht haben. Also Thema Zukunft nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Gerne könnt ihr mailen, euch anmelden, domian@wdr.de oder nächste Woche anrufen vor der Sendung und während der Sendung. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und ich bin verbunden mit Marion und Marion ist 50. Hallo Marion. Ja, hallo. Hallo Marion, warum hast du angerufen? Was ist dein Thema? Ich habe angerufen wegen meinem Missbrauch in der Jugend, in meiner Kindheit. Ja. Wie alt warst du da? 12. Und wie lange hat das angehalten? Ja, mindestens ein halbes Jahr. Mhm. Wer war der Täter? Mein damaliger Stiefvater. Mhm. Was hat er mit dir gemacht damals? Er hat mich aus dem Bett geholt und meine Mutter war im Krankenhaus. An demselben Tag, wie meine Mutter reingekommen ist, hat er mich aus meinem Bett geholt und dann im Schlafzimmer getragen, hat gesagt, wenn du schreist oder irgendwas sagst, dann stirbt deine Mama. Mhm. Mhm. Wenn du jetzt nicht machst, was er will. Mhm. Und da hat man natürlich wahnsinnige Angst als Kind. Das war die Hölle, glaube ich. Das glaube ich auch. Ich glaube, ich habe im Tanzen mit dem Satan Samba getanzt. Ja. Meine Augen ja heute. Hat er dich vergewaltigt? Ja. Über ein halbes Jahr. Ja, das war, meine Mutter war wieder da, aus dem Krankenhaus. Und ich habe einen Lieblingsbruder. Mhm. Und da ich immer nach ihm hin wollte und der dann immer als Grund genommen hat, dass er mich dahin fährt, und ich immer gesagt habe, ich möchte jetzt nicht nach meinem Bruder, habe ich immer gedacht, warum lässt meine Mutter mich mitfahren, obwohl ich sage, ich will nicht damit hin. Mhm. Warum hört sie das nicht? Wo war denn der Bruder? Also wir haben in Marienheide gewohnt, Oberbergischen Kreis. Ah ja. Und mein Bruder hat in Windhagen gewohnt, ist auch da in der Nähe. Ja, ich kenne das ja da. Ich kenne die Gegend da. Und da musste ich immer mitfahren, ob ich wollte oder nicht. Ich kann die Waldgrundstücke zeigen, sagen, wie auch immer, wo er das halt gemacht hat. Achso, dann hat er angehalten irgendwo im Wald und hat das dann gemacht. Ja. Und dann hat er dich zu deinem Bruder gebracht danach. Nee, dann ist er wieder nach Hause gefahren und hat gesagt, wir waren bei meinem Bruder. Ach so. Ja, aber das kam doch dann irgendwann mal raus, dass irgendjemand erzählte, die waren gar nicht hier. Nee, weil meine Mutter hat ja nie nachgefragt. Mhm. Das war für sie erledigt und sie hat gesagt, wir waren da und dann war es halt so. Wie kam es, dass du dann nach, nach diesem halben Jahr erlöst warst von diesem Grauen? Weil ich wollte damals, war ja nun mal jung, ne? Mhm. Wollte ich mit so mehreren Mädchen weggehen. Gab ja damals nicht viele Marienheide, wo man hingehen konnte. Mhm. Jugenddisco. Mhm. Und ich war mich am Schminken, wie sich halt so Jugendliche machen, ne? Mhm. Mhm. Ich stand vorm Spiegel und der kam raus oder wie auch immer rein aus irgendein Zimmer. Meine damalige war dann auch noch meine Schwiegerin, die ich damals war meine Freundin und damals habe ich meinen Ex-Mann durch ihr kennengelernt und den habe ich dann geheiratet. Auf jeden Fall war sie im Flur drin und hat auf mich gewartet, mhm. dass ich mich schminke. Aber war ich noch nicht mit ihrem Bruder zusammen. Aber da warst du 12,5 Jahre alt. Ja. Mhm. Und dann? Ja, dann habe ich mich fertig gemacht, wie üblich, nicht doll geschminkt halt, Wimperntusche, wie halt so war. Mhm. Sagt er zu mir, du bist eine Schlampe. Sagt der Stiefvater zu dir? Ja. Mhm. Du bist ein Miststück, du bist ein Hure, du gehst hier nicht raus. Mhm. Sei, und ob ich hier rausgehe. Mhm. Sei, und du hast mir überhaupt nichts zu sagen, du bist nichts, du bist rein gar nichts. Sag ich, du hast mal meinen Vater genommen, du stehst hier, als wenn du der King bist. Sag ich, du bist gar nichts. Sag ich, sei einfach leise. Das hast du dich getraut, dann doch so ihm gegenüber aufzutreten? Ja, weil ich war ja jetzt nicht in den Raum alleine. Mhm. Mhm. So, und dann hat meine Mutter irgendwas zu ihm gesagt, weiß ich nicht, habe ich nicht zugehört, bin mit meiner damaligen Freundin rausgegangen, hatten auch Spaß. Mhm. Dann kam ich abends wieder, ging das gleiche Spiel von vorne los. Ja. Er war im Schlafzimmer. Meine Mutter schickte mich im Zimmer, in meine Besenkammer, sage ich immer. War so ein Kämmerchen, so, ne, nur Klappbett und Radio und mehr nicht. Ja. Und bin ich im Zimmer gegangen und dann kam er rein und fing mich an zu beschimpfen. Mhm. Der hörte ja nicht auf. Ja. Mich aufgeschlagen, und gesagt, was willst du? Alles, was du mir vorwirfst, hast du mit mir gemacht. Mhm. Hast du es so laut gesagt? Was willst du? Hast du es so laut gesagt, dass deine Mutter das auch hörte? Das war lauter wie laut. Sie stand ja hinter mir. Die hat's gehört. Und da ja. wurde die hellhörig. Ja. Mhm. Sag ich, was willst du, alter Mann? Sag ich, was willst du? Aber da warst du sehr mutig, muss ich sagen. Ja, weil ich, wie ich auch heute bin, wenn man mich reizt, dann dauert das lange, mhm. bis ich dann explodiere. Und das da war es zu viel. Ich habe keine Schuld gefühlt. Ich habe doch nichts gemacht. Nein, natürlich nicht. In meinen Augen habe ich nichts gemacht. Und hat das dazu geführt, dass deine Mutter ihn dann zur Rede gestellt hat? Ja. Und der musste auch sofort gehen. Ah ja, also deine Mutter hat dann schon sofort auf deiner Seite gestanden. Ja, in dem Moment, ja. Hat die Polizei gerufen, die Polizei hat ihn abgeholt. Und dann war er weg. Ja, dann war er weg. Andern Morgen, das war sonntags, kam meine älteste Schwester, mhm. die von all dem schon was gefühlt hat oder gespürt hat, mhm. ohne dass ich irgendetwas gesagt hatte, mhm. weil sie das mitgekriegt hat. Und dann hat sie mich halt mitgenommen, obwohl ich ins Heim wollte. Ich wollte gerne ins Kinderheim. Ist denn der Mann irgendwann nochmal zurückgekommen in die Familie? Ja, wie er bestraft worden ist, hat meine Mutter ihn wieder aufgenommen. Wie lange war er denn im Gefängnis? Der war nicht weg im Gefängnis. Ach, der war gar nicht im Gefängnis? Nein, der hat nur eine Geldstrafe gekriegt, weil ich vor Gericht nicht alles ausgesagt habe, was er mit mir gemacht hat. Weil mir das mega peinlich war, weil meine Mutter hinter mir saß. Ich verstehe. Das heißt, der hat nur eine Geldstrafe bekommen? Auf Bewährung, auf 2 Jahre Bewährung. Und deine Mutter hat ihn wieder genommen? Was man ja überhaupt nicht verstehen kann, dass sie ihn wieder zurückgenommen hat. Nee, hab ich auch nicht, verstehe ich auch bis heute nicht. Nein, ich auch nicht. Und du? Du warst dann wieder mit dem unter einem Dach? Nein, ich habe ja bei meiner Schwester gewohnt. Ah, jetzt verstehe ich. Hast du denn später mal, du bist jetzt 50 Jahre alt, Marion, hast du später auch nochmal eingehen mit deiner Mutter überall? Nein. Sie hat mir auch nicht geholfen, hat auch nie gesagt, geh zu Therapie, mach irgendwas, das kommt ja heute alles raus. Deshalb bin ich heute bei so einem Arzt. Verstehe. Lebt deine Mutter noch? Leider nicht. Hm. Wie war denn dein Verhältnis kurz bevor deine Mutter gestorben ist zu ihr? Also für mich war es kühl. Ja. Was hast du empfunden, als sie gestorben ist? Nicht viel. Und der Stiefvater, lebt er noch? Na, das weiß ich nicht. Er war ein Österreicher. Der muss eigentlich, glaube ich, gestorben sein, wie mir die Leute gesagt haben. Er hat ja seine eigene Tochter vor mir missbraucht. Ich bin immer so fassungslos, wenn ich das höre, dass Frauen diese Männer wieder zurücknehmen. Wenn ja. ein Mann das mit dem eigenen Kind getan hat. Also das wird mir nie passieren, im Leben nicht. Das ist unfassbar, ist das. Ja, und das ist, Was hat er, eine Frage noch, hat er vor Gericht, wie hat er sich denn vor Gericht dargestellt? War der liebe, nette Onkel, der also, liebe Stiefvater. Ah ja, also keinerlei Reue, Einsicht, gar nichts. Nein, wir waren dann draußen, wie er die Strafe gekriegt hat, kam er raus, weil ich war, stand bei meiner Mama. Mhm. Und bei meiner ältesten Schwester, er kam raus, du Miststück, ich krieg dich. Und das hast du nicht umsonst getan. Hat er irgendwann nochmal was gemacht oder hat er dich nochmal bedroht? Nein. Nein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du schon Angst hattest. Ja, hatte ich. Und viele Jahre wahrscheinlich. Ja, bis heute noch. Bist du dem dann in deinen Marienheide oder wo du wohnst, dir dann noch irgendwann mal über den Weg gelaufen? Nein, der ist dann irgendwann, der ist ziemlich schnell weggezogen. Mhm. Der muss, glaube ich, nach Österreich gezogen sein, wo er herkam. Mhm. Das Schlimmste ist ja für mich zu wissen, er hat dasselbe mit seiner eigenen Tochter gemacht und die Mutter hat nichts gemacht. Schrecklich. Ganz schrecklich. Und das ist für mich, was ich nicht verstehe. Dasselbe ist, wie ich nicht verstehe, wie meine Mutter ihn wiedernehmen konnte. Ja. Das versteht meine älteste Schwester auch nicht. Nein, das kann man noch nicht. Wir reden ja ständig darüber. Ich rede mit meiner ältesten Schwester, wo das jetzt rausgekommen ist, weil ich bin ja jetzt beim Psychiater. Ja, lass mich dazu noch was fragen. Du hast gesagt, das beschäftigt dich immer mehr. Ja. Du bist, wie gesagt, jetzt 50. Seit wie vielen Jahren ist es so richtig wieder ein Thema für dich? Seit 1-2 Jahren. Und vorher hast du es so verdrängt oder zur Seite geschoben? Ja. Bist du selbst auch verheiratet? Ich war verheiratet, ja. Ist es dir möglich gewesen, nach diesen schlimmen Erlebnissen eine normale Sexualität zu leben? Nein. Nein, nie? Nein, der hat zu mir damals, also mein damaliger Mann, war ich 25 Jahre mit zusammen. Ich bin ja von da weggegangen und bin mit 13 mit meinem damaligen Mann zusammengekommen. Mit 14 sind wir zusammengezogen, mit 18 habe ich ihn geheiratet, mit 20 habe ich mein erstes Kind gekriegt. Und er hat immer zu mir gesagt, bist du nicht willig, du bist meine Frau, dann nehme ich mit Gewalt. Dann nehme ich mit Gewalt, hast du gesagt? Nein, hat er gesagt. Dann, wenn ich jetzt nicht will, dann nimmt er es halt. Ach so, und so war es dann auch? Ja, so war es dann auch. Das heißt, du hast einmal den schlimmen Missbrauch durch den Stiefvater erlebt und hinterher in der Ehe? Dasselbe wieder. Ja. Oh, du warst ein zweites Mal verheiratet? Nein, nur einmal. Einmal. Habe ich nicht verstanden gerade, ja. Das heißt, ich glaube mal, nächstes Mal heirate ich einen Teufel. Ist nicht schlimmer wie damals. Du hast nie in deinem Leben irgendwas Schönes mit Sexualität erlebt oder verbunden? Nein. Jetzt sagst du, dass du mit deiner Schwester viel darüber sprichst. Im Moment, ja. Das ist ja schon mal sehr gut, dass du das kannst. Aber an deiner Schwester hat er sich nicht vergriffen damals, der Mann? An meiner ältesten Schwester nicht, aber an meiner 2 Jahre älteren Schwester hat er versucht. Da muss ich mir dazu sagen, das ist, wie soll ich jetzt meine Schwester beschreiben? Die ist eine, die sich vor Männern nie was sagen lässt. Und die war damals, weiß ich nicht, das ist damals passiert, die ist an einen Zuhälter geraten. Ja, vertiefen wir das mal nicht mit der Schwester. Es geht ja um dich, du hast ja angerufen. Ja, auf jeden Fall, da konnte er nicht landen und da hat er gedacht, ja, nehme ich die dumme kleine Schwester, ne, ist ja so, doof und dämlich. Meine Aussage ist das jetzt. Ja, ich verstehe. Jetzt bist du schon in Behandlung bei einem Psychologen, sagst du. Ja. Ist das für dich gut? Bringt es was? Ja, eigentlich nicht. Warum nicht? Weil der hat zu mir gesagt, erstmal, wie ich beim Psychiater war, Psychiater, sage ich jetzt. Beim Psychologen ist gut, der ist okay. Aber bei dem Psychiater ist so, der sagt zu mir, warum hat der Mann das gemacht? Habe ich nur gesagt, sag ich, bin ich Jesus, habe ich Löcher in den Händen, kann ich über Wasser gehen? Sag ich, woher soll ich wissen, was er für Gedanken hat? Was für eine Wenn ich das gewusst hätte, wäre er nicht an mich rangekommen. Ja, was für eine dusselige Frage, finde ich auch. Habe ich auch gesagt, was war das jetzt für eine doofe Frage, hallo? Aber bei dem Psychologen fühlst du dich besser aufgehoben? Ja. Ich finde das sehr gut, Marion, dass du das jetzt machst. Du hast jetzt ein ganzes Leben lang dich damit rumgequält. Man hat dir als Kind so viel Leid zugefügt und so viel Verletzungen. Vielleicht besteht jetzt die Chance durch diese gute psychologische Betreuung, dass du das einigermaßen in den Griff bekommst und verarbeiten kannst. Die Chance besteht schon. Es gibt ja viele Fälle, bei denen das gelingt. Mit der Aussicht auf ein vielleicht etwas schöneres und entspannteres Leben als das, was du bisher geführt hast. Ich hoffe es. Ich hoffe das sehr, sehr, sehr für dich. Ich werde wahnsinnig. Wenn das so weitergeht, ich werde wahnsinnig. Ich weiß auch den Grund nicht, warum das jetzt rauskommt, in meinem hohen Alter, sage ich jetzt ja, mal. Ja, das kann aber sein, dass man das hört man so oft, dass je älter man wird, dass die Menschen dann nicht mehr verdrängen können oder nicht mehr verdrängen wollen. Da hat meine älteste Schwester zu mir gesagt, sagt zu Marion, der Walter und ich, wir haben immer gedacht, hoffentlich kommt es nie raus. Mhm. Hoffentlich dreht die Marion nicht durch. Mhm. Wir haben schon immer mitgerechnet. Mhm. Weil die haben mich ja aufgenommen, das ist für mich meine Mama, ja. Meine älteste Schwester. Das ja. ist... Wir haben einen Kontakt ohne Ende. Mhm. Jeder ist von uns beiden für jeden da. Marion, ich finde gut, dass du das jetzt so in die Hand nimmst. Und ich finde auch gut, dass es richtig jetzt verarbeitet und bearbeitet wird. Mir tut es sehr, sehr, sehr leid, was in deinem Leben passiert ist. Und wünsche dir von ganzem Herzen, dass du jetzt die Kurve kriegst und dass das besser wird. Die Kurve ist aber lang. Ja, die ist lang. Ich weiß. Das ist eine große Kurve, ist das. Da bin ich ganz sicher. Ich möchte dir auch jetzt noch anbieten, damit ich dich hier nicht so schnell einfach verabschiede, dass du auch noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Möchtest du das? Ja. Gut. Das ist die Magdalena, die meldet sich gleich bei dir. Ja. Danke für dein Vertrauen, dass du dich hier bei uns und bei mir gemeldet hast. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und wir melden uns gleich wieder bei dir. Okay, danke. Gerne. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Marion. Tschüss. Hier ist Bettina, 50 Jahre alt. Guten Morgen, Bettina. Hallo, Bettina. Hallo, Domian. Hallo, Bettina. Um was geht's bei dir? Angstzustände. Ganz massiv. Ich glaube, ich habe jetzt einen Puls von 150. Ja, das ist jetzt ein bisschen die Aufregung auch, ne? Dass wir reden. Ja, aber ich habe jeden Nacht einen hohen Puls, sowieso, aber jetzt ist es ganz extrem. Jetzt muss ich gucken, dass ich mich nicht verhaspel und dass du alles verstehst. Ja, bisher geht's sehr gut. Angstzustände, wie lange schon? Wie lange schon? Also in 93 ist mein Freund gestorben an einem Herzinfarkt, mhm. in meinem Arm, Silvesternacht. Hab sofort eine Beruhigungsspritze von einem Arzt bekommen. Am nächsten Tag haben der Hausarzt dann Tabletten bekommen. Bis zur Beerdigung hieß es. Und ja, das hat aber nicht funktioniert. Ich bin total ausgerastet. Habe also 8 Jahre Tabletten genommen, Tagesdosis. Ist das der... War nachher 30, 40 Valium am Tag. Ach du lieber Gott. 30 bis 40 Valium am Tag? Ja, und ich fand mich klasse. Ganz ruhig. Aber dann warst du doch Valium-abhängig. Total abhängig. Ich bin dann in 2001 zur Entgiftung gegangen. Mein Gott, da bist du durch die Hölle gegangen. Die Entgiftung war, das wünsche ich keinem Mensch. Das war unglaublich. Mhm. Alkoholiker bekommen Tabletten, damit es besser ist. Drogenabhängig bekommen ihr Methadone. Bei Tabletten, da kann man echt eine Runde fahren. Da muss man durch. Und wenn man dann auf Null ist und dann kam alles hoch. Ich habe 8 Jahre praktisch den Deckel drauf gemacht. Wie lange hat das gedauert? Wie lange hat das gedauert, bis du aus dieser Entgiftung raus warst? 2 Monate. 2 Monate. Ja. Also das war schon sehr heftig. Das heißt im Prinzip im Klartext, 20 Jahre begleitet dich jetzt all die Misere und die Krankheit. Nee, nicht so ganz. Also ich habe dann da entgiftet und dann das hat dann auch ein Jahr gedauert, bis ich überhaupt wieder mal so ein bisschen schlafen konnte und ganz massive Angstzustände. Ich habe dann den Arzt, wo ich in der Klinik war, gefragt, ob ich bei ihm Therapie machen kann. Ja, durfte ich. Und er hat mir immer erklärt, das hat mit der Therapie was zu tun, das hat mit den Tabletten was zu tun, mit dem Entzug, diese Angstzustände. Mhm. Aber das ist ja... Ja, sie gingen dann auch weg nach 2 Jahren. Es wurde immer weniger und zwar, ich habe mich richtig, richtig gut gefühlt. Ich habe meine Mitte gefunden, das war ganz toll. Und seit wann sind Sie jetzt wieder da? So, und dann vor 3 Jahren ist einer meiner besten Freunde, hat sie umgebracht. Und vor 2 Jahren, mein allerbester Freund ist tödlich verunglückt. Und da Feierabend war fertig. Verstehe. Da hat das alles wieder aufgewühlt und aufgerissen. Ja. Und was sind das genau für Angstzustände? Beschreib sie mal. Ich habe früher immer gesagt, wenn mich immer gedacht, ob mir jemand eine Pistole an den Kopf hält. Ja, das ist es ist eine diffuse Angst. Du hast nicht Angst vor Menschen, nicht Angst vor... Nee, ich habe die ganze Zeit, das sind diffuse Ängste. Ich habe mir gesagt, das sind diffuse Ängste, das ist nicht greifbar. Mhm. Aber ich bin jetzt darauf gekommen, es hat mit Tod was zu tun. Mhm. Meine Mutter ist 88, die war Ostern bei mir und es ging überhaupt nicht gut, Erkältung und alte Leute sind in der Lungenentzündung. Ich habe total die Panik gekriegt. Mhm. Also ich denke ganz, es hat mit dem Tod was zu tun. Wenn ich schon was vom Tod höre, kriege ich schon einen Anfall. Das kann ja sein, weil all die schlimmen Sachen, die du jetzt gerade erzählt hast, hatten immer was mit Tod zu tun. Also ich habe mit 22 Leuten entgiftet, davon sind 18 tot. Mhm. Die sind halt ständig rückfällig geworden, das ist klar. Irgendwann, ja, das fand ich schon sehr schlimm. So, wenn jetzt vor 3 Jahren das wieder ausgelöst worden ist, auch wiederum durch 2 Todesfälle, ist es ja, eigentlich liegt es auf der Hand, dass es damit zu tun hat. Ja, ja. Wie oft treten diese Angstzustände auf? Die sind jetzt im Moment, also seit 2 Jahren ständig da. Ja, permanent. Permanent. Das ist körperlich Angst. Auch total anstrengend. Das ist körperlich anstrengend. Ich bin psychisch und physisch total am Ende. Das heißt, du leidest auch unter Bluthochdruck? Nee, ganz im Gegenteil, ganz niedrigen Blutdruck, aber ich wache morgens auf, wenn ich mal schlafe, mit einem Puls von 110. Was, wenn du immer Angst hast, du hast immer Angst? Ich habe immer Angst. Also ich fühle mich wie im freien Fall und warte auf den Aufschlag. Wie lebst du denn? Der Aufschlag, denke ich, das ist irgendeine Nachricht wieder. Jetzt kommt wieder irgendeine Nachricht. Mhm. Wie lebst du, wenn du immer in Angst bist? Ich bin jetzt fast nur noch zu Hause. Ich gehe so gut wie gar nicht mehr raus. Mhm. Arbeiten kann man gar nicht dran denken? Geht überhaupt nicht. Wer kauft dir ein? Ich gehe eigentlich noch zu meinem Therapeut, aber das geht im Moment auch nicht. Ich muss zu zig Ärzten und kann nicht gehen. Ich mache Termine und gehe nicht. Was machst du zu Hause dann in deiner Angst? Ich halt aus. Ja, du musst ja irgendwas tun. Du kannst nicht nur in der Wohnung sitzen und aushalten. Doch, ich halte aus. Guckst du Fernsehen? Ich habe ja auch diese Sucht im Nacken. Ich könnte jetzt auch zur Tablette greifen, dann wäre alles gut. Tust aber nicht. Nee. Gott sei Dank, tust bloß nicht. Du weißt, was das bedeutet. Du weißt es wirklich, was das hinterher bedeutet. Ich weiß, was das bedeutet. Diese Entwicklung möchte ich nicht nochmal mitmachen. Aber ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Ich habe keine Ahnung. Aber nochmal die Frage, gibt es nicht doch irgendwie eine Ablenkung, dass du zumindest Fernsehen gucken kannst? Ganz leichte Kost. Nur ganz leichte Kost. Wirklich ganz leichte Kost, wenn jemand kommt und sagt, oh Bettina, was guckst du denn da wieder für einen Mist? Mhm. Ganz leichte Kost. Mhm. Und dann passiert mir das noch, das ist jetzt blöd, aber wo das bei Wetten das passiert ist, wo dieser Typ da verunglückt ist. Mhm. Ich setze mich da samstags hin, gucke meine leichte Kost und hat passiert das. Ich habe hier eine Panikattacke gekriegt. Das ist ja Wahnsinn. Bekannter saß hier. Ja, der fand das auch schlimm, aber im Gegensatz zu mir, ich bin hier rumgelaufen, ich wusste überhaupt nicht, wohin. Das war ja nur wirklich... Also sobald was passiert, bin ich... Und gerade in dem, zufälligerweise hast du die Sendung auch noch gesehen, ne? Ja. Ja. Ja. Du sagst, dass du auch einen Therapeuten hast. Ja, ja, einen sehr guten Therapeuten. Was macht er dagegen? Wie geht er vor? Was sagt er? Ja, also ich habe das Gefühl, im Moment, er stößt an seine Grenze. Ich hoffe, er hört nicht zu, das tut mir nicht furchtbar leid, aber ich habe sie ganz lieb. Also, Ist das ein Psychotherapeut? Er sagt, ich muss in die Gänge kommen. Er sagt, was soll ich denn tun? Ich kann nichts tun. Mhm. Ich muss. Und ich habe eine komplette Blockade. Es geht nichts. Ich sage dann zu ihm, Sie sind doch ein Arzt. Ich kann nicht. Bitte Hilfe, Hilfe, Hilfe. Mhm. Ich versuche es mir gerade vorzustellen, aber ich kann es mir nicht vorstellen, wenn man 3 Jahre in permanenter Hochangst lebt. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Nee. Das kann man sich, der das nicht hat. Und das Schlimme ist, dass es glaubt niemand, weil es ist von außen nicht sichtbar. Und wenn es mal einigermaßen geht, dann gehe ich auch mal raus. Durch was wird die Angst verstärkt, wenn du rausgehst? Nee, es ist immer diese Angst, es passiert was. Mhm. Also wenn passiert meiner Mutter was, und das ist ja auch so, meine Arzt, die ist 88, es kann was passieren, diese Angst kann der Mensch nehmen. Ja gut, aber wenn du unterwegs bist, dadurch passiert deine Mutter ja nichts, wenn du einkaufen gehst. Ich gehe, es gibt ja auch mal Phasen, es geht mir dann so ein, dann geht's einigermaßen, dann kann ich rausgehen. Dann gehe ich sogar mal aus. Mhm. Oder wenn ich dann mal rausgehe, dann geht's, dann denke ich, dann ist die Angst nicht so schlimm. Mhm. Und dann sehen mich die Leute und dann sehen die aber nicht meine Angst. Mhm. Und die sehen mich also praktisch immer nur, wenn es mir gut geht. Mhm. Aber nochmal eine Frage. Was, wenn jetzt im Moment... Also wenn ich jetzt rausgehen sollte. Ja, was... Nee, geht nicht. Warum wird die Angst draußen noch größer? Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Ich finde keine Antwort. Weil vielleicht dir draußen etwas passieren könnte? Nein. Nein, da nicht. Nee, ich habe um mich überhaupt keine Angst, das ist ja das Komische. Ich gehe mit mir ja ganz schrecklich um, ich gehe ja zu keinem Arzt. Nicht. Aber es ist auch nicht so die Angst vor Menschenmengen oder sowas. Nein. Ich habe Angst, es passiert in meinem Umfeld, in der Familie, Freundeskreis, Leute, die ich kenne, es stirbt jemand. Mhm. Meine Tochter, schreckliche Angst. Meine Tochter, die spielt Fußball, die ist Wochenende nur unterwegs im Auto. Mhm. Oder die ist auch sehr im Urlaub, die Berge kraxeln oder irgendwo Wasser, irgendwas Wildes. Ich sage mal, Kind, kannst du nicht Bad Nauheim eine Kneippkur machen? Wäre denn vielleicht, du wirst mit deinem Therapeuten auch darüber gesprochen haben, wäre denn ein Aufenthalt in einer Klinik nicht mal oder noch mal angebracht? Hm, nee. Warum nicht? Nee, Angst. Ah Gott, wenn ich an die Klinik denke, kriege ich Panik. Weil da habe ich ja was ganz Schreckliches durchgemacht in dieser Klinik. Na gut, Das müsste ja eine andere Klinik sein. Und das, nee, und das geht nicht. Das geht gar nicht. Aber, nee. Aber so sitzt du ja in der Falle. Ich bin in mir gefangen. Ich bin in mir gefangen. Ich werde verrückt. Ich liebe das Leben. Ich gehe gern raus. Mhm. Ich weiß nicht, was ich nicht. Ich weiß nicht. Also wir beide, also mein Therapeut und ich und er, ich weiß nicht, was ich meine. Er ist natürlich ein Suchtherapeut. Vielleicht hängt das an was ganz anderem. Vielleicht das mit dem Tod meines Freundes, weil da alles anfing. Bettina, ich bin natürlich jetzt auch, das ist ein sehr dramatischer Fall, den du mir da schilderst. Mhm. Ich schlage jetzt mal zwei Sachen vor. Einmal natürlich nochmal ein Gespräch mit meiner Psychologin und aber auch die Frage raus an meine Zuschauer und Zuhörer, ob jemand vielleicht eine Idee hat. Du hast es jetzt sehr plastisch beschrieben, was es ist. Ja, hoffe ich. Vielleicht, vielleicht gibt es jemanden, der dir einen guten Tipp geben kann oder dir irgendwie einen Weg weist. Also bitte, bitte mailt uns domian@wdr.de. Wollen wir so verbleiben, Bettina? Ja, nur noch ganz kurz. Jetzt ist mein Vermieter verstorben und ich muss hier raus. Ach Gott. Ich habe keinen Plan, wie die mich hier rauskriegen. Also noch ein großes Problem. Ja, ich soll eine Wohnung suchen. Wie? Ich gehe nicht aus der Wohnung raus. Wir melden uns jetzt nochmal bei dir, Bettina. Okay. Und reden alles in Ruhe weiter, okay? Okay. Gut, bis gleich. Tschüss. Ich danke dir, ja. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Attila, 45. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Attila, bitte den Ton vom Fernseher oder Radio abstellen. Ja, machen wir doch. So, um was geht's heute? Guten Morgen. Ja, grüß dich. Ich wollte mal zu den ganzen Dingen, die Leute haben ja wirklich schwere Probleme. Und du hörst da sehr viel. Ich wollte mal was Schönes sagen. Mhm, gerne. Ich treffe jetzt nach fast 30 Jahren, 28, fast 29 Jahren, meine kleine Schwester wieder. Ach, nach 28 Jahren, wie kommt denn das? Wieso wart ihr getrennt? Wir sind durch unsere Heimjugend, unsere Eltern sind sehr früh verstorben. Mhm. Wir sind zum SOS-Kinderdorf gekommen, mhm. Früher durch verschiedene Pflegestellen gegangen. Wie gesagt, durch unsere Heimjugend ein bisschen auseinandergerissen worden. Mhm. Wir waren sehr jung. Sie war also 2, als wir ins Heim kamen, ich war 8. Ja. Als ich 14 war, bin ich aus dem Heim durch verschiedene Schwierigkeiten in Lehrwerkstatt und schwer erziehbare und in dem Alter schafft man es nicht, wenn man so auseinandergerissen ist. Mhm. Wer hat denn jetzt wieder den Kontakt gesucht? Wir haben durch unsere Kinderdorfmütter haben wir praktisch, die hatten so ein bisschen den Wunsch, dass wir wieder zueinander finden. Achso, die sind initiativ geworden. Die sind initiativ geworden, haben uns gesucht sozusagen, hatten den Gedanken, wir haben keine weitere Familie, keine weiteren Verwandten. Das sind die beiden einzigen, die sich haben. Mhm. Und die haben sich gar nicht. So, und wann werdet ihr euch treffen? Wir treffen uns übermorgen am Sonntag. Nach 28 Jahren nie Kontakt miteinander gehabt. Wir haben seit aufgeregt. November... Ja, sehr aufgeregt. Ich bin der ältere Bruder. Eigentlich wäre ich ja in der Pflicht gewesen. Aber ich war, wie gesagt, als das Ganze passiert ist, auch noch ein kleiner Junge, ein heranwachsender Jugendlicher. Also du wärst in der Pflicht gewesen, dich bei ihr mal zu melden, meinst du? Genau, der größere Bruder zu sein, ihr mal zur Seite zu stehen. Wohnt ihr denn auch? Gar nicht weit auseinander. Wir sind im Märkischen Kreis, praktisch rund um Lüdenscheid. Ah. Und ich freue mich sehr. Ich wollte einfach mal zu dem ganzen Schwierigen, was es so bei euch zu hören gibt. Ich finde deinen Dienst sehr gut, Domian. Wollte ich einfach mal was Schönes durchsenden. Sehr gut. Attila, das ist eine schöne Geschichte. Dann drücke ich euch wirklich die Daumen, dass es ein gutes Wiedersehen wird. Und dass das jetzt ein Beginn einer neuen, guten verwandtschaftlichen Verbindung wird. Richtig. Alles Gute und vielen Dank für deinen Anruf. Okay, ich tschüss, danke Attila. Dir und wünsche dir guten Dienst. Dankeschön. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche in der Technik. Heute Christoph Gellert und ich möchte euch nochmal kurz hinweisen auf unser Hauptthema. Nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Zukunft. Habt ihr Angst vor der Zukunft? Wie stellt ihr euch die Zukunft vor? Hattet ihr schon mal Kontakt zu einem Wahrsager und wie seht ihr die Welt im Jahre 2000, sagen wir 200 oder im Jahre 2100? Jetzt wünsche ich euch ein schönes und gutes Wochenende und sage Tschüss und Bye-bye. Bis Montag, in der Nacht von Montag auf Dienstag, auch wieder eine freie Themennacht. Bis dann. Tschüss.